Je vais essayer de trouver une fin là maintenant. Il y a une petite idée de ce qu'on appelle Hörspiel, Wenn es da jetzt eine kleine Vorstellung gibt von akustische dem, was Kunst, wir Hörspiel nennen oder Ambient, akustische Kunst, Ambient, etc. und so weiter. C'est sûr que le concept évolue. So ist es sicher, dass das Konzept évoluiert. Et qu'est-ce qu'il y a comme futur dans Was cette histoire-là? Gibt es auf diesem Gebiet für eine Zukunft? À l'intérieur ou à l'extérieur de l'institution Innerhalb radiophonique? Innerhalb oder außerhalb der Rundfunkanstalten? Doit-il rester un concept sonore? Soll es ein Klangkonzept bleiben? Ou bien rencontrer d'autres? Oder anderen Disziplinen begegnen? Par ailleurs, la situation dans des programmes. Außerdem ist die Situation der Programme. Je parle de la France, ich spreche jetzt que je connais mieux, was ich besser kenne als la production, le temps. Wo die Zeit. Des émissions est tellement comptée, wo die Zeit der Sendungen so kurz gerafft ist, qu'il faut aller de plus en plus vite, dass wir immer schneller machen müssen, faire des phrases de plus en plus courtes, immer kürzere Sätze formulieren de müssen, peur que les Angst, auditeurs dass die Zuhörer perdent l'habitude d'écouter. Et donc, le Hörspiel ou l'akustische Kunst, qui, das Hörspiel oder akustische Kunst, qui se déploie dans des Die durées sich innerhalb von très, Zeitdauern très lang, très longues, sehr lang sind oder lang sein können. À mon avis, a de plus en plus de peine à trouver le temps de haben diffusion. Es immer schwerer, eine Sendezeit zu finden. Moi, personnellement, je ne sais Und pas où, ich weiß jetzt nicht, où on peut trouver des endroits wo man, où ce temps est possible. Wo man diese mögliche Zeit finden kann. Comme par exemple les choses très longues Wie zum Beispiel sehr lange Realisationen de John Cage ou von John Cage d'autres compositeurs. Oder anderen Komponisten. Ou par exemple les Oder zum Beispiel j'ai entendu un fragment de une journée en Europe ein Fragment von einem Tag in Europa gehört d'Helmut Kopetzky qui a été diffusé sur la Hessische Rundfunk was über den Hessischen Rundfunk gesendet wurde c'était une émission qui durait Sendung, die dauerte von 16 heures ou plus je me souviens plus einen ganzen Tag eben ich weiß nicht et c'est formidable de trouver Und, cette possibilité so eine Möglichkeit zu finden, ist eben fantastisch. Mais on a toujours l'impression que le temps se réduit. Den Eindruck, dass die Zeit sich verkürzt. En même temps, on a envie d'occuper le temps très longtemps. Und gleichzeitig hat man das Bedürfnis, das Verlangen, die Zeit sehr lange einzunehmen. Ce qui est un désir tout à fait légitime. Was ein absolut legitimes Verlangen ist. Comme par exemple les installations. Wie zum Beispiel die Installationen. Qui sont des installations permanentes, entre guillemets. Die permanente Installationen sind, in Anführungsstrichen. Qui ne sont plus dans des durées concertantes. Und die sich nicht mehr innerhalb von konzertanten Zeitdauern befinden. Où sont ces places? Où devons-nous aller? An wen können wir uns jetzt wenden? Wo gibt es solche Plätze? Voilà, wo je die vais Zeit nicht begrenzt ist.